Der Sprecher der politischen Abteilung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der TVJK, veröffentlichte am 27. April eine Stellungnahme dazu, dass gegenwärtig der amtierende Präsident Südkoreas, Hwang Kyo-an, vernunftlos und höchst wahnsinnig die innerkoreanische Konfrontation befürwortet. Der landesverräterische Machthaber Südkoreas, der sich kurz vor dem Ende seiner Machtausübung befindet, so sagte der Sprecher, berief vor ein paar Tagen die Kabinettssitzung ein und äußerte, dass Nordkorea anlässlich des Gründungstages der Volksarmee weitere Provokationen wie den 6. Atomtest verüben könne, dass Nordkorea mit der skrupellosen Provokation eine andere harte Gegenmaßnahme als bis jetzt erleben werde und dass die südkoreanische Armee in lückenloser militärischer Einsatz sein solle. Weiter sagte er lächerlicherweise, dass Südkorea angesichts der möglichen Provokation Nordkoreas mit den USA zusammenarbeite und durch gemeinsame diplomatische Anstrengungen mit dem Nachbarland feste Grundlage für die grundlegende Lösung der nordkoreanischen Atomfrage schaffen werde. Am 26. April erschien er auch bei der sogenannten Geschichtsfeuerübung 2017, die die Armeen der USA und Südkoreas erschrocken vor der Demonstration für gemeinsamen Angriff der Teilstreitkräfte der koreanischen Volksarmee durchführten und äußerte durch seinen Untertan großtourisch, dass die militärische Macht demonstriert und die Fähigkeit zur entschiedenen Vergeltung und zur Vernichtung der Feinde gezeigt worden sei. Selbst die USA als sein Boss sind außer sich aus Angst vor der sich schnell entwickelnden atomaren Angriffsfähigkeit der TVJK und befinden sich in armseliger Situation, wo sie hastig all ihre strategischen Vermögen in Südkorea einsetzen müssen. Dabei ist es lächerlich, dass die Südkoreaner als Marionetten der USA unangemessen von einer Vergeltung reden. Dass der amtierende Präsident Südkoreas seinen Willen zur Auseinandersetzung offenbart, ist nur ein Ausdruck der Beunruhigung der konservativen Kräfte in der sozialen Isolation und ist aus seiner heimtückischen Absicht ausgegangen, durch die Hervorhebung der Sicherheitskrise die konservativen Kräfte zusammenzuschließen. Auch wenn Hwang Kyo-an, der am Rande des Untergangs steht, mit Ach und Krach die Konfrontation befürwortet, ist es bloß das Geschrei eines Erschrockenen und niemand wird ihm Gehör schenken. Wenn die südkoreanischen Marionetten gestützt auf ihren amerikanischen Herrn, der einem Wolf mit gebrochener Wirbelsäule gleicht, wagemutig die TVJK provozieren wird, dann werden sie den gnadenlosen, vernichtenden Schlägen der Volksarmee ausgesetzt und nicht einmal die sterblichen Überreste hinterlassen. Der Landesverräter Hwang Kyo-an muss es sich hinter die Ohren schreiben, dass er mit den dummen und sinnlosen Konfrontationshandlungen nur miserablen Tod ernten wird.